Die Menschen werden eben noch stiller werden, sie werden noch mehr Angst haben. Und diese Angst soll ihnen ja auch eingeflößt werden. Und zwar nicht, wie hier manche Leute im Westen meinen, weil im Osten die Herrschenden so besonders böse Leute sind, die sich jeden Tag ausdenken, was sie nun wieder ihrem Volk antun können, sondern es ist eine verzweifelte, ein verzweifelter Akt der Herrschenden, ihre Macht zu behalten. Die ist ja auch sehr viel mehr bedroht als vorher. Und das hat nach meiner Meinung hauptsächlich ökonomische Gründe. Wenn die Energiekrise so weitergeht, wenn die Preise auf dem Weltmarkt immer höher werden für Rohstoffe, wenn also das Volk in Ost und West dieses deutschen Landes den Gürtel enger schnallen muss in Zukunft, dann muss auch die Bedrohung für Unbotmäßigkeit, für ein freies Wort größer werden. Und da ist nach meiner Meinung zwischen Ost und West auch nicht so ein fundamentaler Unterschied. Im Osten gibt es diese schärferen, schändlichen Gesetze und im Westen wird das Volk bedroht durch die Kanzlerschaft von Franz Josef Strauß. Für mich sind das zwei Dinge, die sehr eng zusammengehören. Wie ich überhaupt der Meinung bin, dass Franz Josef Strauß der Wunschkandidat, der Wunschkanzler für Honecker ist. Denn wenn Strauß im Westen an der Macht ist, ist es für Honecker viel leichter, sein eigenes Volk zu unterdrücken. Herr Biermann, im Westen, auch wenn Strauß Bundeskanzler werden sollte, wird vermutlich aber nicht das große Schweigen ausbrechen, wie es jetzt in der DDR der Fall ist, wie es der Schriftsteller Stefan Heim formuliert hat. Sie werden sich wundern, wenn Herr Strauß an der Macht sein wird, wird es zwar noch lange nicht so schlimm sein wie jetzt wahrscheinlich mit diesen Gesetzen in der DDR. Das ist ja das, was mich als Kommunist so bedrückt, dass diese Bundesrepublik mit ihren Berufsverboten, mit ihrer Kommunistenhetze immer noch ein viel freieres Land ist, in dem die Menschen offener ihre Meinung sagen können, als in dem Land, das sich selbst sozialistisch ist und in Wirklichkeit mit Sozialismus sehr wenig zu tun hat. Herr Biermann, die neuen Gesetzesbestimmungen können ja durchaus auch auf Verwandtenbesuche angewendet werden, wenn sich die Gastgeber mit ihren Besuchern nicht nur über das Wetter unterhalten wollen, beispielsweise. So sagen Sie das nicht. Das Gespräch über das Wetter kann auch schon hochpolitisch sein und gefährlich. Am Ende wird man nicht mal mehr Händchen klein Gink allein singen dürfen mit seinen Verwandten aus dem Westen. Denn das ist auch ein hochpolitisches Lied. Ist Ihnen das schon aufgefallen? Na, dies verstehe ich nun überhaupt nicht. Na, Händchen klein Gink allein, getrennt vom Kollektiv, in die weite Welt hinein, Ende noch über die Mauer, nicht wahr? Stock und Hut steht ihm gut, wenn ein Deutscher ins Ausland fährt, soll er lieber eine Maschinenpistole, einen Panzer haben, wie er bisher hatte, und nicht Stock und Hut, so zivil. Also man könnte das Lied schon sehr politisch verstehen. Ja, Herr Biermann, welche Erklärung haben Sie eigentlich für das Vorgehen der DDR gerade zum jetzigen Zeitpunkt, also im 30. Jahr Ihres Bestehens, diese dritte sogenannte Strafrechtsänderung einzuführen? Nun, ich bin kein Kreml-Astrologe und ich weiß nicht, was die Leute, die sich das ausgedacht haben, für unmittelbare Motive haben. Aber die allgemeinen Motive scheinen mir klar zu sein. Das Volk wird frecher, also muss man es mehr bedrohen. Die Kritiker werden lauter, also muss man sie mit größeren Strafen versuchen einzuschüchtern. Ich glaube, dieses neue Gesetz ist ein Versuch der brutalen neuen Einschüchterung. Sie müssen ja bedenken, dass die Herrschenden in der DDR auch das mit Schrecken vor Augen sehen, wie sich in den anderen Ländern, die sich sozialistisch nennen und es nicht sind, die Werktätigen, die Kritiker, vor allen Dingen die linken Kritiker, wehren. In der Tschechoslowakei gibt es das Komitee für die Verteidigung von zu Unrecht Verfolgten, dessen Vertreter 10 Leute alle verhaftet sind, vor Gericht stehen und von hohen Haftstrafen bedroht sind. In der Tschechoslowakei gibt es die Charterbewegung. In Polen gibt es die große organisierte Bewegung gegen die Beschneidung der Bürgerrechte für den Kampf für die Menschenrechte. Und die Herrschenden in der DDR haben die begründete Angst davor, dass auch in der DDR sich eine solche Bewegung entwickeln wird.